das will der liebe Freund, denn Stäbe tänzelt Herz zum Fürst. Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Immer ohne Wald geliebt, wäre wahrlich Höllenglut, wäre wahrlich Höllenglut, wäre wahrlich Höllenglut. Drum so will ich, weil ich liebe, Schnäbeln küssen, zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe, eine Weise nahm ich ein, eine Weise nahm ich ein. Weiß sie schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu. Mond, verstecke dich dazu. Sollte es dich zu sehr verdrießen, oh, so mach die Augen hinzu. Oh, so mach die Augen hinzu. Oh, so mach die Augen hinzu. Oh weh, das ist die Königin der Nacht. Das muss ich belauschen, wenn sie mit Pamina spricht. Mutter! Oh, meine Mutter! Wo ist der Jüngling, den ich nach dir sandte? Tamino ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich Sarastro ergeben. Was höre ich? Sarastro hat also wieder gesiegt. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Und du wirst ihn töten.